Краткий курс немецкого разговорного языка. Общение. Знакомство. Bekannt machen. Mein Name ist. Ich heiße. Меня зовут. Mein Name ist. Ich heiße. Wie ist Ihr Name? Как вас зовут? Wie ist Ihr Name? Verzeihung, ich habe den Namen nicht verstanden. Простите, я не расслышал ваше имя. Verzeihung, ich habe den Namen nicht verstanden. Kennen Sie sich? Вы знакомы? Kennen Sie sich? Ich bin. Ja. Ich bin. Herzlich willkommen. Добро пожаловать. Herzlich willkommen. Es freut mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen. Очень рад, рада с вами познакомиться. Es freut mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich habe viel über Sie gehört. Я много слышал, слышала о вас. Ich habe viel über Sie gehört. Darf ich mich vorstellen? Разрешите представиться, я? Darf ich mich vorstellen? Gestatten Sie mir, Ihnen vorzustellen. Позвольте представить вам. Gestatten Sie mir, Ihnen vorzustellen. Gestatten Sie mir, Sie bekannt zu machen. Разрешите познакомить вас. Gestatten Sie mir, Sie bekannt zu machen. Darf ich Sie bitten, mich vorzustellen? Представьте, пожалуйста, меня. Darf ich Sie bitten, mich vorzustellen? Erlauben Sie mir, Ihnen zu empfehlen. Разрешите рекомендовать вам? Erlauben Sie mir, Ihnen zu empfehlen. Darf ich Sie miteinander bekannt machen? Можно вас познакомить? Darf ich Sie miteinander bekannt machen? Darf ich bekannt machen? Herr? Разрешите представить, господин? Darf ich bekannt machen, Frau? Разрешите представить, госпожа? Darf ich bekannt machen, mein Mann? Разрешите представить, мой муж. Darf ich bekannt machen, meine Frau? Разрешите представить, моя жена. Darf ich bekannt machen, meine Kinder? Разрешите представить, мои дети. Sehr angenehm. Очень приятно. Sehr angenehm. Darf ich fragen, woher Sie kommen? Позвольте спросить. Откуда вы приехали? Darf ich fragen, woher Sie kommen? Sind Sie schon lange hier? Вы давно здесь? Sind Sie schon lange hier? Sind Sie dienstlich hier oder reisen Sie privat? Вы здесь в командировке или приехали по личным делам? Sind Sie dienstlich hier oder reisen Sie privat? Ich bin mit einer Delegation aus Russland gekommen. Я приехал с делегацией из России. Ich bin mit einer Delegation aus Russland gekommen. Ich komme auf Einladung der Humboldt-Universität. Я приехал по приглашению университета имени Гумбольдта. Ich komme auf Einladung der Humboldt-Universität. Ich vertrete meine Firma auf der Messe. Я представляю свою фирму на ярмарке. Ich vertrete meine Firma auf der Messe. Wir sind zu dritt. Нас трое. Wir sind zu dritt. Wir sind fünf Personen. Нас пять человек. Wir sind fünf Personen. Wir sind 20 Personen. Нас 20 человек. Wir sind 20 Personen. Ich bin zum ersten Mal in Ihrem Land. Я впервые в вашей стране. Ich bin zum ersten Mal in Ihrem Land. Wir sind zum zweiten Mal in Ihrer Stadt. Мы второй раз в вашем городе. Wir sind zum zweiten Mal in Ihrer Stadt. Ich bin als Korrespondent gekommen. Я приехал как корреспондент. Ich bin als Korrespondent gekommen. Ich bin zu einem Studienaufenthalt gekommen. Я приехал на стажировку. Ich bin zu einem Studienaufenthalt gekommen. Wir sind als Touristen gekommen. Мы приехали как туристы. Wir sind als Touristen gekommen. Wir sind auf Einladung gekommen. Мы приехали по приглашению. Wir sind auf Einladung gekommen. О себе. Возраст, семья. Alter, Familie. In welchem Jahr sind Sie geboren? В каком году вы родились? In welchem Jahr sind Sie geboren? Wie alt sind Sie? Сколько вам лет? Wie alt sind Sie? Ich bin Jahre alt. Мне столько-то лет. Ich bin Jahre alt. Sind Sie verheiratet? Вы женаты? Замужем? Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet. Я женат. Замужем. Ich bin verheiratet. Ich bin unverheiratet. Ledig. Я холост. Не замужем. Ich bin unverheiratet. Ledig. Ich bin Witwer. Witwe. Я вдовец. Вдова. Ich bin Witwer. Witwe. Ich bin geschieden. Я разведен, разведена. Ich bin geschieden. Haben Sie Kinder? У вас есть дети? Haben Sie Kinder? Haben Sie Geschwister? У вас есть братья и сестры? Haben Sie Geschwister? Haben Sie Brüder? У вас есть братья? Haben Sie Brüder? Haben Sie Schwestern? У вас есть сестры? Haben Sie Schwestern? Ich habe keine Kinder. У меня нет детей. Ich habe keine Kinder. Ich habe keine Brüder. У меня нет братьев. Ich habe keine Brüder. Ich habe keine Schwestern. У меня нет сестер. Ich habe keine Schwestern. Ich habe ein Kind. У меня один ребенок. Ich habe ein Kind. Ich habe zwei Kinder. У меня двое детей. Ich habe zwei Kinder. Ich habe zwei Schwestern. У меня две сестры. Ich habe zwei Schwestern. Wie alt ist Ihr Sohn? Сколько лет вашему сыну? Wie alt ist Ihr Sohn? Wie alt ist Ihre Tochter? Сколько лет вашей дочери? Wie alt ist Ihre Tochter? Sie ist Jahre alt. Ему, ей, столько-то лет. Sie ist Jahre alt. Wie alt sind Sie? Сколько вам лет? Wie alt sind Sie? Wie alt bist du? Сколько тебе лет? Wie alt bist du? Ich bin 30 Jahre alt. Мне 30 лет. Ich bin 30 Jahre alt. Wie geht's Ihrer Frau? Как поживает ваша жена? Wie geht's Ihrer Frau? Danke, gut, Спасибо, хорошо. Danke, gut. Wie heißt Ihre Mutter? Как зовут вашу мать? Wie heißt Ihre Mutter? Wie heißt Ihr Vater? Как зовут вашего отца? Wie heißt Ihr Vater? Wie heißt Ihr Onkel? Как зовут вашего дядю? Wie heißt Ihr Onkel? Wie heißt Ihre Tante? Как зовут вашу тетю? Wie heißt Ihre Tante? Wie heißt Ihr Enkel? Как зовут вашего внука? Wie heißt Ihr Enkel? Wie heißt Ihre Enkelin? Как зовут вашу внучку? Wie heißt Ihre Enkelin? Was ist Ihr Vater von Beruf? Кто по профессии ваш отец? Was ist Ihr Vater vom Beruf? Hätten Sie vielleicht ein Foto bei sich? Может быть, у вас есть с собой фотография? Hätten Sie vielleicht ein Foto bei sich? Ich bin hier mit meiner Frau. Я здесь с женой. Ich bin hier mit meinen Eltern. Я здесь с родителями. Ich bin hier mit meinen Eltern. Ich bin hier mit meinen Kindern. Я здесь с детьми. Ich bin hier mit meinen Kindern. Род занятий. Arbeit und Beruf. Was machen Sie beruflich? Чем вы занимаетесь? Was machen Sie beruflich? Was sind Sie von Beruf? Какая у вас специальность? Was sind Sie von Beruf? Arbeiten Sie? Вы работаете? Arbeiten Sie? Studieren Sie? Вы учитесь? Studieren Sie? Studierst du? Ты учишься? Studierst du? Ich bin Arbeiter. Я рабочий. Ich bin Arbeiter. Я рабочий. Ich bin Arzt von Beruf. Я по специальности врач. Ich bin Arzt von Beruf. Ich bin Chemiker von Beruf. Я по специальности химик. Ich bin Chemiker von Beruf. Ich bin Lehrer von Beruf. Я по специальности учитель. Ich bin Lehrer von Beruf. Ich bin Kraftfahrer von Beruf. Я по специальности шофёр. Ich bin Kraftfahrer von Beruf. Ich bin Ingenieur von Beruf. Я по специальности инженер. Ich bin Ingenieur von Beruf. Ich bin Programmierer von Beruf. Я по специальности программист. Ich bin Programmierer von Beruf. Ich bin Technologe von Beruf. Я по специальности технолог. Ich bin Technologe von Beruf. Ich arbeite in einem Betrieb. Я работаю на одном предприятии. Ich arbeite in einem Betrieb. Ich arbeite in einem wissenschaftlichen Forschungsinstitut. Я работаю в научно-исследовательском институте. Ich arbeite in einem wissenschaftlichen Forschungsinstitut. Ich arbeite in einem Projektierungsinstitut. Я работаю в проектном институте. Ich arbeite in einem Projektierungsinstitut. Ich arbeite in einer Bank. Я работаю в банке. Ich arbeite in einer Bank. Ich arbeite in einem Büro. Я работаю в бюро. Ich arbeite in einem Büro. Ich arbeite in einem joint venture. Я работаю на совместном предприятии. Ich arbeite in einem joint venture. Ich bin Student. Я студент, студентка. Ich bin Studentin. Ich studiere an einer Hochschule. Я учусь в институте. Ich studiere an einer Hochschule. Ich studiere an einer Universität. Я учусь в университете. Ich studiere an einer Universität. Ich studiere an einer Fachschule. Я учусь в техникуме. Ich studiere an einer Fachschule. An welcher Fakultät? На каком факультете? An welcher Fakultät? Ich studiere an der Fakultät. Я учусь на таком-то факультете. Ich studiere an der Fakultät. In welchem Studienjahr sind Sie? На каком вы курсе? In welchem Studienjahr sind Sie? Im ersten, zweiten. На первом, втором. Im ersten, zweiten. Bekommen Sie ein Stipendium? Вы получаете стипендию. Bekommen Sie ein Stipendium? Ich arbeite nicht. Я не работаю. Ich arbeite nicht. Ich bin Hausfrau. Я домохозяйка. Ich bin Hausfrau. Ich bin Rentner. Я пенсионер. Ich bin Rentner. Wie viele Tage Urlaub bekommen Sie pro Jahr? Сколько у вас дней отпуска в году? Wie viele Tage Urlaub bekommen Sie pro Jahr? Wie viel verdient bei Ihnen im Durchschnitt? Сколько у вас зарабатывает в среднем служащий? Wie viel verdient bei Ihnen ein Angestellter im Durchschnitt? Wie viel verdient bei Ihnen ein Facharbeiter im Durchschnitt? Сколько у вас зарабатывает в среднем рабочий? Wie viel verdient bei Ihnen ein Facharbeiter im Durchschnitt? Haben Sie schon promoviert? Вы защитили диссертацию? Haben Sie schon promoviert? Язык. Sprachkenntnisse. Welche Sprachen beherrschen Sie? Какими языками вы владеете? Welche Sprachen beherrschen Sie? Ich lerne Deutsch. Я изучаю немецкий язык. Ich lerne Deutsch. Ich habe erst unlängst angefangen, Deutsch zu lernen. Я только недавно начал изучать немецкий язык. Ich habe erst unlängst angefangen, Deutsch zu lernen. Sprechen Sie Russisch? Вы говорите по-русски? Sprechen Sie Russisch? Sprechen Sie Englisch? Вы говорите по-английски? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Deutsch? Вы говорите по-немецки? Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Spanisch? Вы говорите по-испански? Sprechen Sie Spanisch? Ich spreche Deutsch. Я говорю по-немецки. Ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch nicht. Я не говорю по-немецки. Ich spreche Deutsch nicht. Ich verstehe Deutsch, aber sprechen kann ich nicht. Я понимаю по-немецки, но не могу говорить. Ich verstehe Deutsch, aber sprechen kann ich nicht. Sprechen Sie Russisch? Говорите ли вы по-русски? Sprechen Sie Russisch? Ich spreche ein schlechtes Deutsch. Я плохо говорю по-немецки. Ich spreche ein schlechtes Deutsch. Ich spreche ein wenig Englisch. Я немного говорю по-английски. Ich spreche ein wenig Englisch. Verstehen Sie mich? Вы меня понимаете? Verstehen Sie mich? Ich verstehe Sie. Я вас понимаю. Ich verstehe Sie. Ich verstehe Sie nicht. Я вас не понимаю. Ich verstehe Sie nicht. Sprechen Sie bitte langsamer. Говорите, пожалуйста, медленнее. Sprechen Sie bitte langsamer. Was sagt er? Что он говорит? Was sagt er? Was hat sie gesagt? Что она сказала? Was hat sie gesagt? Spreche ich richtig? Правильно ли я говорю? Spreche ich richtig? Verstehen Sie Russisch? Вы понимаете по-русски? Verstehen Sie Russisch? Ich verstehe nicht. Я не понимаю. Ich verstehe nicht. Verstehen Sie mich? Вы меня понимаете? Verstehen Sie mich? Verstehen Sie mich nicht? Вы меня не понимаете? Verstehen Sie mich nicht? Ich habe Sie verstanden. Я вас понял. Ich habe Sie verstanden. Ich habe Sie nicht verstanden. Я вас не понял. Ich habe Sie nicht verstanden. Ich habe alles, was Sie gesagt haben, verstanden. Я понял все, что вы сказали. Ich habe alles, was Sie gesagt haben, verstanden. Wiederholen Sie bitte noch einmal. Повторите, пожалуйста, еще раз. Wiederholen Sie bitte noch einmal. Wie heißt das auf Deutsch? Как назвать это по-немецки? Wie heißt das auf Deutsch? Wie sagt man Deutsch? Как сказать по-немецки? Wie sagt man Deutsch? Wie heißt es auf Russisch? Как это называется по-русски? Wie heißt es auf Russisch? Wie heißt es auf Deutsch? Как это называется по-немецки? Wie heißt es auf Deutsch? Wiederholen Sie bitte. Повторите, пожалуйста. Wiederholen Sie bitte. Wie schreibt man Ihren Familiennamen? Как пишется ваша фамилия? Wie schreibt man Ihren Familiennamen? Schreiben Sie bitte auf. Напишите, пожалуйста. Schreiben Sie bitte auf. Wie sagt man das auf Deutsch? Как это сказать по-немецки? Wie sagt man das auf Deutsch? Wie übersetzt man das? Как это перевести? Wie übersetzt man das? Ich lerne Deutsch. Я учу немецкий язык. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Englisch. Я учу английский язык. Ich lerne Englisch. Wir brauchen einen Dolmetscher. Нам нужен переводчик. Wir brauchen einen Dolmetscher. Wir brauchen keinen Dolmetscher. Нам не нужен переводчик. Wir brauchen keinen Dolmetscher. Хобби. Хобби. Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? Как вы проводите свой досуг? Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? Was ist Ihr Hobby? Чем вы увлекаетесь? Was ist Ihr Hobby? Ich schwärme für Fotografie. Я увлекаюсь фотографией. Ich schwärme für Fotografie. Ich schwärme für Angeln. Я увлекаюсь рыбной ловлей. Ich schwärme für Angeln. Ich schwärme für Wandern. Я увлекаюсь туризмом. Ich schwärme für Wandern. Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung? Какое ваше любимое занятие? Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung? Ich reise gern. Я люблю путешествовать. Ich reise gern. Ich laufe gern Schlittschuh. Я люблю кататься на коньках. Ich laufe gern Schlittschuh. Ich laufe gern Ski. Я люблю ходить на лыжах. Ich laufe gern Ski. Ich sammle Münzen. Я коллекционирую монеты. Ich sammle Münzen. Ich sammle Ansichtskarten. Я коллекционирую открытки. Ich sammle Ansichtskarten. Ich sammle Briefmarken. Я коллекционирую марки. Ich sammle Briefmarken. Hören Sie gern Musik? Вы любите музыку? Hören Sie gern Musik? Welche Art von Musik gefällt Ihnen? Какую музыку вы любите? Welche Art von Musik gefällt Ihnen? Spielen Sie ein Instrument? Вы играете на каком-нибудь инструменте? Spielen Sie ein Instrument? Ich spiele Klavier. Я играю на пианино. Ich spiele Klavier. Ich spiele Gitarre. Я играю на гитаре. Ich spiele Gitarre. Welche russischen Lieder kennen Sie? Какие русские песни вы знаете? Welche russischen Lieder kennen Sie? Wie heißt dieses Spiel? Как называется эта игра? Wie heißt dieses Spiel? Zeigen Sie mir, wie man Golf spielt. Научите меня играть в гольф. Zeigen Sie mir, wie man Golf spielt. Zeigen Sie mir, wie man Cricket spielt. Научите меня играть в крикет. Zeigen Sie mir, wie man Cricket spielt. Unser Spiel Lapta ist dem Cricket ähnlich. Наша игра в лапту напоминает игру в крикет. Unser Spiel Lapta ist dem Cricket ähnlich. Wo ist hier ein Tennisplatz? Где здесь теннисный корт? Wo ist hier ein Tennisplatz? Wo ist hier ein Volleyballplatz? Где здесь волейбольная площадка? Wo ist hier ein Volleyballplatz? Приветствие. Begrüßung. Guten Tag. Здравствуйте. Guten Tag. Guten Morgen. Доброе утро. Guten Morgen. Guten Tag. Добрый день. Guten Tag. Guten Abend. Добрый вечер. Guten Abend. Wie befinden Sie sich? Как ваше здоровье? Wie befinden Sie sich? Wie geht es Ihnen? Как вы поживаете? Wie geht es Ihnen? War die Reise angenehm? Как вы доехали? War die Reise angenehm? Wir kamen gut an. Мы доехали хорошо. Wir kamen gut an. Es freut mich sehr, Sie zu sehen. Очень рад встретиться с вами. Es freut mich sehr, Sie zu sehen. Gestatten Sie mir, Sie im Namen zu begrüßen. Разрешите приветствовать вас от имени. Gestatten Sie mir, Sie im Namen zu begrüßen. Auf Wiedersehen. До свидания. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. До свидания по телефону. Auf Wiederhören. Bis zum baldigen Wiedersehen. До скорой встречи. Bis zum baldigen Wiedersehen. Gute Nacht. Спокойной ночи. Gute Nacht. Bis morgen. До завтра. Bis morgen. Alles Gute. Всего доброго. Alles Gute. Gute Reise. Счастливого пути. Gute Reise. Kommen Sie gut heim. Счастливо добраться. Kommen Sie gut heim. Wann sehen wir uns wieder? Когда мы снова увидимся? Wann sehen wir uns wieder? Ich hoffe, dass wir uns bald einmal wiedersehen. Надеюсь, что мы опять увидимся. Ich hoffe, dass wir uns bald einmal wiedersehen. Grüßen Sie Herrn. Передайте привет господину. Grüßen Sie Herrn. Grüßen Sie Frau. Передайте привет госпоже. Grüßen Sie Frau. Bis heute Abend. Увидимся сегодня вечером. Bis heute Abend. Verzeihung, ich muss gehen. Извините, я должен идти. Verzeihung, ich muss gehen. Nun wird's aber Zeit. А теперь мне пора. Nun wird's aber Zeit. Alles Gute. Всего доброго. Alles Gute. Mach's gut. Будь здоров. Mach's gut. Просьба. Bitte. Darf man? Можно? Darf man? Darf ich eintreten? Разрешите войти? Darf ich eintreten? Könnten Sie mir helfen? Не могли бы вы мне помочь? Könnten Sie mir helfen? Darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Можно мне попросить вас об одном одолжении? Darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Bitte geben Sie mir... Пожалуйста, дайте мне... Bitte geben Sie mir... Warten Sie bitte auf mich. Прошу вас подождать меня. Warten Sie bitte auf mich. Darf ich rauchen? Разрешите закурить. Darf ich rauchen? Darf ich mal sehen? Разрешите посмотреть. Darf ich mal sehen? Darf ich hier Platz nehmen? Разрешите сесть здесь. Darf ich hier Platz nehmen? Begleiten Sie mich bitte. Проводите меня, пожалуйста. Begleiten Sie mich bitte. Erklären Sie bitte. Объясните. Erklären Sie bitte. Zeigen Sie bitte. Покажите. Zeigen Sie bitte. Erfahren Sie bitte. Выясните. Erfahren Sie bitte. Holen Sie bitte ab. Встретьте, пожалуйста. Holen Sie bitte ab. Wiederholen Sie bitte. Повторите, пожалуйста. Wiederholen Sie bitte. Helfen Sie mir bitte. Помогите мне, пожалуйста. Helfen Sie mir bitte. Begleiten Sie uns bitte. Проводите нас, пожалуйста. Begleiten Sie uns bitte. Begleiten Sie mich bitte. Проводите меня, пожалуйста. Begleiten Sie mich bitte. Zeigen Sie mir bitte den Weg zum Hotel. Покажите мне, пожалуйста, дорогу к гостинице. Zeigen Sie mir bitte den Weg zum Hotel. Приглашение. Einladung. Ich möchte Sie ins Theater einladen. Я хотел бы пригласить вас в театр. Ich möchte Sie ins Theater einladen. Ich möchte Sie ins Restaurant einladen. Я хотел бы пригласить вас в ресторан. Ich möchte Sie ins Restaurant einladen. Mit Vergnügen. Gern. С удовольствием. Mit Vergnügen. Gern. Ich danke Ihnen für Ihre Einladung, aber zu dieser Zeit bin ich beschäftigt. Благодарю за приглашение, но я буду занят в это время. Ich danke Ihnen für Ihre Einladung, aber zu dieser Zeit bin ich beschäftigt. Wo treffen wir uns? Где мы встретимся? Wo treffen wir uns? Wann treffen wir uns? Когда мы встретимся? Wann treffen wir uns? Passt Ihnen diese Zeit? Это время вас устроит? Passt Ihnen diese Zeit? Treten Sie ein. Входите. Treten Sie ein. Nehmen Sie bitte Platz. Садитесь, пожалуйста. Nehmen Sie bitte Platz. Kommen Sie bitte her. Идите сюда. Kommen Sie bitte her. Kommen Sie mit uns. Пойдемте с нами. Kommen Sie mit uns. Kommen Sie zu uns. Приходите к нам. Kommen Sie zu uns. Wir laden Sie ein. Мы приглашаем вас. Wir laden Sie ein. Kommen Sie zu uns nach Moskau. Приезжайте к нам в Москву. Kommen Sie zu uns nach Moskau. Wir nehmen Ihre lebenswürdige Einladung mit Vergnügen an. Мы с удовольствием принимаем ваше любезное приглашение. Wir nehmen Ihre lebenswürdige Einladung mit Vergnügen an. Согласие, одобрение. Zustimmung, Billigung. Ja, natürlich. Да, конечно. Ja, natürlich. Ja, es ist so. Да, это так. Ja, es ist so. Natürlich, sicher, gewiss. Конечно. Natürlich, sicher, gewiss. Aber natürlich. Ну, конечно же. Aber natürlich. Das stimmt. Это верно. Das stimmt. Ohne Zweifel. Правильно. Точно. Несомненно. Ohne Zweifel. Ich bin einverstanden. Я согласен. Ich bin einverstanden. Gut. Schön. Хорошо. Ладно. Gut. Schön. Meinetwegen. Ладно. Я не возражаю. Meinetwegen. Das ist wahr. Это правда. Das ist wahr. Richtig. Правильно. Richtig. Jawohl. Так точно. Jawohl. Und ob. Еще бы. Und ob. Eben. Вот именно. Eben. Ich glaube, ja. Думаю, что да. Ich glaube, ja. Ich habe nichts dagegen. Не возражаю. Ich habe nichts dagegen. Ich bin mit Ihnen einverstanden. Я согласен с вами. Ich bin mit Ihnen einverstanden. Mit Vergnügen. С удовольствием. Mit Vergnügen. Das passt mir gut. Меня это устраивает. Das passt mir gut. Das ist eine gute Idee. Прекрасная мысль. Das ist eine gute Idee. Das ist mir recht. Мне это очень удобно. Das ist mir recht. Ich glaube, dass es wirklich so ist. Думаю, что так. Ich glaube, dass es wirklich so ist. Sie haben recht. Вы правы. Sie haben recht. Ganz richtig. Совершенно верно. Ganz richtig. Wir nehmen Ihren Vorschlag an. Мы принимаем ваше предложение. Wir nehmen Ihren Vorschlag an. Неодобрение, отказ. Ablehnung, Absage. Ich bin nicht einverstanden. Я не согласен с вами. Ich bin nicht einverstanden. Sie irren sich. Вы ошибаетесь. Sie irren sich. Entschuldigen Sie, ich habe zu tun. Извините, но у меня дела. Entschuldigen Sie, ich habe zu tun. Nein, danke. Нет, спасибо. Nein, danke. Nein, leider kann ich nicht. Нет, к сожалению, я не смогу. Nein, leider kann ich nicht. Da bin ich mit Ihnen nicht ganz einverstanden. Я в этом с вами не согласен. Da bin ich mit Ihnen nicht ganz einverstanden. Keine Spur. Ничего подобного. Keine Spur. Im Gegenteil. Наоборот. Im Gegenteil. Ich verzichte darauf. Ich lehne das ab. Ich muss leider absagen. Я отказываюсь. Ich verzichte darauf. Ich lehne das ab. Ich muss leider absagen. Unter gewissen Umständen. При известных условиях. Unter gewissen Umständen. Gewissermaßen. До известной степени. Gewissermaßen. Vielleicht. Возможно. Vielleicht. Kann sein. Может быть. Kann sein. Nein. Нет. Nein. Nein, danke. Нет, спасибо. Nein, danke. Keinesfalls. Вовсе нет. Keinesfalls. Gar nicht. Нисколько. Gar nicht. Kein bisschen. Ничуть. Kein bisschen. Bedauere. Сожалею. Увы. Bedauere. Ich bin dagegen. Я против. Ich bin dagegen. Ich bin anderer Meinung. Я придерживаюсь другого мнения. Ich bin anderer Meinung. Sie haben nicht recht. Вы не правы. Sie haben nicht recht. Ich weiß nicht. Das weiß ich nicht. Я не знаю. Ich weiß nicht. Das weiß ich nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Я не уверен. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist möglich. Это возможно. Das ist möglich. Das ist unmöglich. Это невозможно. Das ist unmöglich. Leider können wir Ihre Bitte nicht erfüllen. К сожалению, мы не можем выполнить вашу просьбу. Leider können wir Ihre Bitte nicht erfüllen. Благодарность. Dankbarkeit. Danke. Dankeschön. Спасибо. Danke. Dankeschön. Bitte. Bitteschön. Пожалуйста. Bitte. Bitteschön. Ich danke Ihnen. Благодарю вас. Ich danke Ihnen. Besten Dank. Danke sehr. Огромное вам спасибо. Besten Dank. Danke sehr. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Я вам очень благодарен. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Я вам очень признателен. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Sie sind so nett. Вы очень добры. Sie sind so nett. Recht herzlichen Dank für die Einladung. Спасибо за приглашение. Recht herzlichen Dank für die Einladung. Recht herzlichen Dank für die Hilfe. Спасибо за помощь. Recht herzlichen Dank für die Hilfe. Recht herzlichen Dank für die Grüße. Спасибо за поздравления. Recht herzlichen Dank für die Grüße. Recht herzlichen Dank für den Rat. Спасибо за совет. Recht herzlichen Dank für den Rat. Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Спасибо за внимание. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für Ihre Gastfreundschaft. Благодарю за гостеприимство. Ich danke Ihnen für Ihre Gastfreundschaft. Ich danke Ihnen für den warmen Empfang. Благодарю за теплый прием. Ich danke Ihnen für den warmen Empfang. Ich danke Ihnen für Ihre Gefälligkeit. Благодарю за услугу. Ich danke Ihnen für Ihre Gefälligkeit. Gern geschehen. Keine Ursache. Не стоит благодарности. Gern geschehen. Keine Ursache. Herzlichen Dank für Ihren Empfang. Сердечно благодарим за прием, оказанный нам. Herzlichen Dank für Ihren Empfang. Das ist sehr liebenswürdig. Nett von Ihnen. Это очень любезно с вашей стороны. Das ist sehr liebenswürdig. Nett von Ihnen. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Я вам весьма признателен. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Besten Dank im Voraus. Заранее благодарю. Besten Dank im Voraus. Ja, gern. Спасибо, с удовольствием. Ja, gern. Danke. Спасибо, нет. Извинения. Entschuldigung. Verzeihung. Простите. Verzeihung. Pardon. Виноват. Pardon. Ich bitte um Entschuldigung für mein Verspäten. Прошу извинить за опоздание. Ich bitte um Entschuldigung für mein Verspäten. Entschuldigen Sie bitte. Извините, пожалуйста. Entschuldigen Sie bitte. Verzeihung. Простите. Verzeihung. Entschuldigen Sie, dass ich Sie störe. Извините, что я вас беспокою. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie störe. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Извините за беспокойство. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Entschuldigen Sie bitte die Unterbrechung. Извините, что прерываю вас, что помешал вашему разговору. Entschuldigen Sie bitte die Unterbrechung. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie habe warten lassen. Извините, что заставил вас ждать. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie habe warten lassen. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie von der Arbeit abhalte. Извините, что отрываю от дела. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie von der Arbeit abhalte. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihnen so viel Mühe gemacht habe. Извините, что причинил вам столько хлопот. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihnen so viel Mühe gemacht habe. Entschuldigen Sie bitte, ich habe zu tun. Извините, у меня дела. Entschuldigen Sie bitte, ich habe zu tun. Ich wollte Sie nicht kränken. Я не хотел вас обидеть. Ich wollte Sie nicht kränken. Es geschah nicht mit Absicht. Я этого не хотел. Es geschah nicht mit Absicht. Wir müssten uns missverstanden haben. Это недоразумение. Wir müssen uns missverstanden haben. Verzeihen Sie, aber das stimmt nicht. Извините, но это не так. Verzeihen Sie, aber das stimmt nicht. Сожаление, сочувствие. Bedauern, Mitgefühl. Es tut mir leid. Я сожалею. Es tut mir leid. Ich bedauere es sehr. Я очень сожалею об этом. Ich bedauere es sehr. Sehr schade. Очень жаль. Sehr schade. Ich bin sehr traurig. Я глубоко печален. Ich bin sehr traurig. Ich kann Ihnen mitfühlen. Я вам сочувствую. Ich kann Ihnen mitfühlen. Ich bedauere sehr, dass passiert ist. Я очень сожалею о случившемся. Ich bedauere sehr, was passiert ist. Das ist meine Schuld. Это моя вина. Das ist meine Schuld. Das ist nicht meine Schuld. Я не виноват. Das ist nicht meine Schuld. Seien Sie mir nicht böse. Не сердитесь на меня. Seien Sie mir nicht böse. Ich wollte Sie nicht kränken. Я не хотел вас обидеть. Ich wollte Sie nicht kränken. Seien Sie nicht böse. Nehmen Sie es mir nicht übel. Не сердитесь. Не обижайтесь. Seien Sie nicht böse. Nehmen Sie es mir nicht übel. Ich bin nicht sicher, dass ich kommen kann. Боюсь, что не смогу прийти. Ich bin nicht sicher, dass ich kommen kann. Schade, dass Sie nicht kommen können. Жаль, что вы не можете прийти. Schade, dass Sie nicht kommen können. Schade, dass Sie nicht länger bleiben können. Жаль, что вы не можете остаться. Schade, dass Sie nicht länger bleiben können. Schade, dass du nicht kommen kannst. Жаль, что ты не можешь прийти. Schade, dass du nicht kommen kannst. Herzliche Anteilnahme. Примите мое соболезнование. Herzliche Anteilnahme. Поздравления, пожелания. Glückwunsch. Ich gratuliere. Поздравляю вас. Ich gratuliere. Meine besten Glückwünsche. Поздравляю от всей души. Meine besten Glückwünsche. Ich gratuliere Ihnen herzlich. Herzliche Glückwünsche. Сердечно поздравляю. Ich gratuliere Ihnen herzlich. Herzliche Glückwünsche. Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag. Сердечно поздравляю с днем рождения. Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag. Herzliche Glückwünsche zum freudigen Ereignis. Сердечно поздравляю с прибавлением семейства. Herzliche Glückwünsche zum freudigen Ereignis. Herzliche Glückwünsche zu der Auszeichnung. Сердечно поздравляю с наградой. Herzliche Glückwünsche zu der Auszeichnung. Ich wünsche Ihnen, dir, viel Glück. Желаю вам, тебе, большого счастья. Ich wünsche Ihnen, dir, viel Glück. Ich wünsche Ihnen, dir, viel Erfolg. Желаю вам, тебе успехов. Ich wünsche Ihnen, dir, viel Erfolg. Ich wünsche Ihnen, dir, alles Gute. Желаю вам, тебе, всего наилучшего. Ich wünsche Ihnen, dir, alles Gute. Gesundheit und ein langes Leben. Желаю здоровья и долгих лет жизни. Gesundheit und ein langes Leben. Weiterhin alles Gute. Чтобы и дальше все было хорошо. Weiterhin alles Gute. Ein glückliches, frohes, neues Jahr. Желаю счастья в новом году. Ein glückliches, frohes, neues Jahr. Guten Rutsch ins neue Jahr. Желаю весело встретить Новый год. Guten Rutsch ins neue Jahr. Frohes Fest. Желаю весело встретить праздник. Frohes Fest. Prosit. Prost. Zum Wohl. Будем здоровы. Тост. Prosit. Prost. Zum Wohl. Auf Ihr Wohl. За ваше здоровье. Auf Ihr Wohl. Auf Ihre, unsere Erfolge. За ваши, наши успехи. Auf Ihre, unsere Erfolge. Viel Vergnügen. Желаю хорошо повеселиться. Viel Vergnügen. Viel Spaß. Желаю приятно провести время. Viel Spaß.